Wie? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es um die Frage, wie hat sich die Musik in den 2000ern verändert? Die Musik 2000er waren eine Zeit großer Umbrüche. Nicht nur die gesellschaftlich, sondern vor allem musikalisch. Ein entscheidender Faktor war die Digitalisierung. Während man die in den 90er noch CDs kaufte, begann in den 2000er der Wechsel zu MP3-Dateien. Plattformen wie Napster oder später iTunes veränderten die Art, wie Musik verbreitet und konsumiert wurde. Musik war plötzlich jederzeit und überall verfügbar. Auch musikalisch tat sie viel. Popmusik wurde zunehmend von elektronischen Klängen geprägt. Künstlerinnen und Künstler wie Britney Spears, Madonna oder später Lady Gaga setzten verstärkt auf Synthesizer, Autotune und digitale Effekte. Die Songs wurden eingängiger, tanzbarer und oft stark auf den Mainstream zugeschnitten. Im Hip-Hop kam es ebenfalls zu großen Veränderungen. Rap wurde kommerzieller und internationaler. Künstler wie Eminem, Jay-Z oder 50 Cent dominierten die Charts. Inhalte reichten von persönlichen Geschichten bis hin zum Luxus. Erfolge und Selbstdarstellung. Hip-Hop wurde von einer Subkultur zu einem der wichtigsten Musikgenres weltweit. Auch Rockmusik wandelte sich. Klassischer Rock trat etwas in den Hintergrund, während neue Stilrichtungen wie Nu Metal, Pop-Punk oder Indie-Rock an Bedeutung gewannen. Bands wie Linkin Park, Green Day oder Coldplay prägten diese Zeit und sprachen vor allem ein jüngeres Publikum an. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rolle der Medien. Musikfernsehen wie MTV hatte in den frühen 2000er noch großen Einfluss. Musikvideos wurden immer aufwendiger und wichtiger für den Erfolg eines Songs. Gegen Ende des Jahrzehnts übernahmen jedoch soziale Medien und YouTube diese Rolle und veränderten die Musikindustrie erneut.